Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute gemacht für den Augenblick. Elektronische Clubmusik der 90er Jahre. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elber. Carl Cox ist einer der betagteren Techno-DJs, der bald die 50 erreicht hat und in den 90er Jahren sein musikalisches Coming-out mit Techno hatte. Der DJ aus dem englischen Manchester wurde einer der ganz großen auf Raves und Tanzveranstaltungen und zählt heute noch zu den gefragten Musikgestaltern, wenn es um eine etwas eigene Version von Techno geht. Wir hörten ihn mit dem Stück Phoebus Apollo. Gemacht für den Augenblick, elektronische Clubmusik der 90er Jahre, das ist das Thema des heutigen Soundchecks und ich erhebe absolut keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn die 90er Jahre waren voll mit kurzen und intensiven Momenten, kleinen Hits, Künstlern, die man heute längst vergessen hat. Man kann also nur einige herauspicken. Erwähnenswert, gerade wenn es um Techno aus Detroit geht, ist Kevin Saunderson. Obwohl sein Sound eigentlich in eine etwas andere Richtung ging, gelang ihm Anfang der 90er ein Hit mit Big Fun, das er mit seinem Projekt Inner City landen konnte. Obwohl Big Fun eigentlich noch Ende der 80er herauskam, es definierte die Clubmusik der frühen 90er Jahre mit. Die 90er Jahre waren voller Sample-Experimente. Wer das richtige Sample mit dem richtigen Beat vereinte, landete schnell auf den Plattentellern der DJs. Es gibt unzählige Beispiele dafür und diese Kultur hat noch viel extremer mit den sogenannten Mashups den Weg in die Nullerjahre gefunden. Ein gutes Beispiel kommt von den längst vergessenen Apollo 440 aus London. Man nehme ein bekanntes Riff der Gruppe Van Halen und verbinde es mit Breakbeats. Herauskommt Ain't Talking About Dub, das die Clubs seinerzeit zum Kochen brachte und 1997 erschien. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 440. Die 90er Jahre waren auch die große Zeit des Drum and Bass, der heute immer noch weiterlebt, sich aber wieder in eine Nische zurückgezogen hat und immer noch tolle Perlen hervorbringt. Mit dem DJ LTG Buchem wurde Drum and Bass aber eine Art Massenphänomen. Buchem war in den 90ern nicht nur DJ, sondern hatte auch mit seinem Label Good Looking Records andere DJs am Start, die genau seiner Vorstellung von jazzigem und sphärischem Drum and Bass entsprachen. Buchem konnte in Europa mühelos 500er Hallen füllen und verwandelte verwandelte den Ort in eine Art riesige Tanzfläche, während sein DJ-Pult manchmal wie ein gelandetes UFO wirkte. Mittlerweile ist auch sein Imperium wieder zurückgeschrumpft, aber er sollte hier wirklich Erwähnung finden. Hören wir vom Album Logical Progressions, das Mitte der 90er erschien, das charismatische Stück Horizons. Of change. Ich kann mich an ein Interview in den 90ern mit The Bucketheads erinnern, bei dem extra eine Gruppe zusammengecastet wurde, bei der eigentlich niemand direkt mit dem eigentlichen Macher der Bucketheads zu tun hatte. Der Macher Kenny Dope Gonzalez blieb lieber in den USA und schickte Sänger, Tänzer und Rapper nach Deutschland, um seinen Hit The Bomb zu promoten, der auch hierzulande einschlug wie die Bombe. Die ziemlich gelungene Mischung aus Disco und House war so eine Art One-Hit-Wonder, aber der Augenblick war perfekt, when The Bomb im richtigen Moment lief. Die Ära der Love Parade hat ja bekanntermaßen ein jähes Ende gefunden. In den 90er Jahren war das gerade in Berlin der Techno-Event. Leute wie Westbam oder Dr. Motte waren von Anfang an dabei, wenn es darum ging, den Rave-Sound zu gestalten. Es gab einige Hymnen, die für den Sound der Love Parade standen. Eine von ihnen, die von den Sound Systems dröhnten, war Sunshine, die 1997 die offizielle Hymne der Love Parade war. Die Love Parade ist Geschichte, die kurzlebigen Hymnen bleiben uns auf jeden Fall heute erhalten. Wes Bam war auch einer der Mitbegründer der Mayday. Hey, you. Oh. No. So, Wes Bam war auch einer der Mitbegründer der Mayday, die immer noch jährlich in Dortmund stattfindet. Die Mayday ist einer der größten Indoor-Raves überhaupt und hat in diesem Jahr ihr 20-Jähriges gefeiert. Es gab einen Classic Floor, auf dem Größen des 90er-Jahre-Rave-Sounds wie Marusha und Co. wieder präsent waren. Techno-Music war eigentlich als Musik des Augenblicks konzipiert und niemals auf lange Geschichte aus. Und es gab einige Stücke aus der 90er-Ära, die das Gefühl des Raves besonders gut auf den Punkt brachten. Beispielsweise die belgischen Cherry Moon Tracks, hinter denen der DJ und Produzent Yves de Reuter stand. Das Phänomen Trance steckte noch in den Kinderschuhen und wurde auch mit diesem folgenden Track mitgestartet. Cherry Moon Tracks mit The House of House. Mitte, Ende der 80er ging das Phänomen House Music los. Hier gab es auch viele Namen, die die ein oder andere Clubhymne losgetreten haben. Um einen rauszupicken, nenne ich mal das FBI Project, das mit Rich in Paradise die ganz frühen 90er aufhorchen ließ. Der Song des italienischen Produzententeams war eine perfekte Symbiose aus Disco-Sound und House. Und es gab die Version mit Gesang und Instrumental. Letztere reichte eigentlich schon. Hören wir das FBI Project mit Rich in Paradise. Hey, you. Hey, you. Don't be silly. Put the condom on your willy. Rich in paradise. Thank you. Ein Phänomen der 90er Jahre und immer noch aktiv, die englischen The Orb. Ich habe sie mal auf dem bekannten Glastonbury Festival gesehen und es war, als hätte man frühere Tangerine Dream und Klaus Schulze mit einer durchgehenden Bassdrum abgespielt. Die Menge war fasziniert und fiel kollektiv in Trance. Die Orb brachten nebenbei auch mit die längste, also mit 40 Minuten, die längste Single heraus, die jemals an der Spitze der britischen Charts rangierte. Hören wir sie mit noch moderaten 3 Minuten und dem Song Toxygen, der 1997 erschien. Die britischen Faithless sind mittlerweile aufgelöst. Ihre Fusion aus Trip-Hop, Dance und aufwendigen epischen Sounds hat viele Fans generieren können, die sonst vielleicht nicht für diese Musik zu haben wären. Faithless haben es immer wieder verstanden, die Konzerthalle in einen Club zu verwandeln und eine ausgelassene Stimmung zu erzeugen. Ihr erstes Album Reverence war einer der Alben der 90er Jahre. Darauf findet sich immer noch der größte Hit Insomnia, aber auch das fast symphonische Stück Salva Mea, das wir bis zu den Nachrichten hören. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.